Ein bisschen Wahn muss sein. An meinem Hemd kleben Innereien. Bonjour da draußen, das ist eine neue Ausgabe von Kaffeeklatsch, der Sendung mit viel Klatsch und wenig Kaffee. Gesponsert von Coffee Muckefuck. Ein Individuum namens Kaimi moderiert und wird unterbrochen, berichtigt, ausgelacht und zurechtgewiesen von dem sich bald verehrenden Mann mit dem Colt, dem unerschütterlichen Kämpfer gegen die Empirie und den Hunger, dem Pritscher. Ja, ja, guten Abend. Ja, hier bin ich. Ja, na hallihallo, ne? Also nach dem letzten Special machen wir diesmal eine Sonderausgabe. Und zwar habe ich ja so viele News gefunden, dass eigentlich die ganze Sendung damit zu füllen ist, hoffentlich, natürlich. Wir werden es erleben. Wir werden es erleben, ob es denn auch klappt. Und ich habe mir das halt so gedacht, dass ich den ersten Teil der Headline vorlese und du raten musst, wie sie weitergeht. Okay. Ach genau, ich habe nämlich was Schönes gefunden. Hör mal erstmal Musik, hör doch mal das hier an. Vom Hauptbahnhof in München. Mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen. Am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meines Charles de Gaulle in Frankreich oder in brauchen, um ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem ganz rapid in 10 Minuten an den Flughafen Frankfurt raus, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, Thank you. Ein talentierter junger Mensch. Ja, ne, dass er solche Musik machen kann. Wer hätte es gedacht? Ja, du darfst auf keinen Fall schwulen. Mach nicht. Nein, ich gucke weg. Mach da auch nicht. Sitzt er auch im Studio? Auch nicht. Auf der anderen Seite? Ja. Du sitzt ja im Pariser Studio eigentlich. Ja. Also, die erste Headline ist... Na was? Ein Mann hat seinen Job... Lieben gelernt? Nein. Ein Mann hat seinen Job an den Nagel gehängt. Auch nicht so. Ein Mann hat seinen Job wegrationalisiert. Nein, besser. Outgesourced. Ach, ja. Da war schon nah dran. Du warst ziemlich nah dran, ja. Ein Programmierer hat seinen eigenen Job an eine chinesische Firma ausgelagert und den dort ein Fünftel seines Gehalts überwiesen. Das ist aufgeflogen, weil irgendwann eine VPN-Verbindung nach Shanghai entdeckt wurde. Angeblich hat der Mann sich dann auch noch bei ein paar weiteren Firmen eingebucht und sich so halb reich verdient. Das ist ja geil. Das ist eine geniale Idee. Das ist die Zukunft der Globalisierung, oder? Aber das ist doch legitim, oder nicht? Du kannst doch sagen, du... Naja, eigentlich wirst du ja für deine eigene Arbeitszeit bezahlt. Der hat dann halt gesurft und Katzenvideos angeguckt. Ne, so arbeitest du da auch? Naja, na noch nicht, aber... Als Moderator doch. Du als Moderator, du... Ach so. Was machst du denn? Ja, eigentlich machst du ja das meiste. Ich mach doch hier, wisst ihr, die ganzen Briefe beantworten, Leute suchen, Musik raussuchen, Technik. Bier mitbringen. Die ganzen Werbeverträge. Ah ja, die Werbeverträge, richtig. Ja, wir werden ja diesmal von... Übrigens, du hast heute wieder eine Autogrammstunde im Supermarkt. Schon wieder? Schon wieder. Ach scheiße, die... Ah. Keine kaugestummten Omas in der ersten Reihe. Wir werden ja jetzt gesponsert auch. Ja, von wem? Von Coffee Mackefuck. Schmeckt denn das? Ich weiß nicht. Na doch, du trinkst doch gar keinen Kaffee. Ach ja. Ja, wegen Kaffeeklatsch hab ich gedacht. Naja, naja, egal. Spielen wir erstmal wieder Musik. Sitting on the bookends, look down like you're just a king. You know you're missing something. I've got my hand in your head. I've got my hand in your head. I've read about you in books. Your kingdom's always fell. And if you did know the truth, you wouldn't promise to tell. I've got my hand in your head. Pulling out all of your mind. Ja, bei der nächsten Headline fällt es mir ein bisschen schwer. Die würde ich einfach mal so vorlesen. Ein bisschen schwer? Nö, nö. Ja, es gibt keine so richtige Headline. Naja, du musst dir den ausdenken. Muss ich mir eine. Na gut, ich könnte es anders. Ich könnte es anders fragen. Ein Mann kriegt ziemlich oft Besuch, warum? Er liegt im Krankenhaus oder er ist Pförtner. Naja, nee, gar nicht. Okay. diesmal leider völlig vorbei. Also es gibt ja so einen Glitch, nennen die das. Und zwar ist von einem Mobilfunkprovider, dessen Standardkoordinaten für das Kartensystem, das liegt genau, wo ein Mann wohnt. Und wann immer das GPS-Signal nicht geht und wann immer das also irgendwie falsch anzeigt, kommen die Standardkoordinaten. Da kommen dann immer Leute zu Besuch. Dann. Wayne Dobson wohnt unglücklicherweise genau an der Stelle, an der Handy, wo vom Provider Sprint, ihre Default-Ortung platzieren. Das führt dazu, dass wenn eine Ortung nicht funktioniert, Leute auf der Suche nach ihrem Handy, zum Beispiel bei Wayne Dobson, das Haus landen. Weshalb er ständig Leute aus seinem Garten schmeißen muss. Kann doch nochmal Partys feiern. Stimmt. Und das ist von... Warte. Ich warte. Sie warten? Er wartet immer noch. Von wem ist denn das? Wer sagt denn das? Wer behauptet denn das? Stimmt denn das? Ich bin ja hier wieder völlig unvor. Moment, hier ist ja alles vorbereitet, ist ja alles geregelt. Las Vegas Review Journal hat das gebracht. Also das ist in den USA? Ja, das ist in den USA. Geht er immer mit seinem Gewehr da raus oder mit seiner Flinte? Und das ist ja sein Recht, ne? Ja. Das ist ein gutes. Also hier Stuttgart 21, da gibt es auch eine Neuigkeit. Okay, sag's mal einfach. Das ist schon teurer. Guter Tipp, ja, wahrscheinlich. Nehme ich was an. Tatsächlich. Und die Bundesregierung will das nicht mehr weiterfinanzieren. Ach stimmt. Ja, also die Stadt, die will es nicht mehr weiterfinanzieren, der Bund auch nicht. Und da macht's jetzt die Deutsche Bahn. Die macht das. Das Problem ist aber, dass sie dadurch jetzt keine Aussichten mehr auf Gewinne haben. Also hier, also ja. Die werden mit dem Bahnhof dort keine Gewinne mehr einfahren. Ach genau. Es wird also auf immer ein Verlustgeschäft bleiben. Genau, weil da frage ich mich aber, wenn das sowieso schon klar ist, also dann wäre es ja auch ein Verlustgeschäft für immer gewesen für die Stadt und für den Bund. Now it's all in your hands and it feels so. Ich sag ja immer, also bei Freundschaft, da hört's Geld auf. die nächste Headline wäre: geklauter Zug. Punkt, Punkt, Punkt. Geklauter Zug. Transportiert tunlich gut. Geklauter Zug. Entgleist. Wir müssen noch immer ein bisschen, ja. bisschen Sensations fördern. Ja, kracht in ein Wohnhaus. Ach. Ist auch eine schöne Sensation. In Schweden ist das passiert. Er klaut den Zug und warum? Der Mann heißt Harry. Harrys Haus liegt 30 bis 40 Meter hinter dem Zugdepot an der Endhaltestelle Salzjöbaden. Dort hatte eine junge Frau aus dem Reinigungsteam es irgendwie geschafft, den Zug in Bewegung zu setzen. Alleine und offenbar mit dem Schlüssel für den Triebwagen. Die Frau durchbrach mit dem Zug einen Prellbock und der erste der vier Waggons krachte in das Wohnhaus. Krass. Hammerhart, hammerhart. Ist es aus Versehen passiert? Oder? Ja. Naja, da reinkrachen ja wahrscheinlich dann. Ne? Ich meine, ob der das absichtlich geklaut hat, den Zug, oder? Das wissen sie nicht. Das wissen sie nicht. War auf tagesschau.de. Er hat sich gedacht, dass du es vielleicht gehört hast. Aber spielen wir doch erstmal wieder aus. nächste Headline. Die russische Armee, die modernisiert sich. Mhm. Was hat die denn jetzt eingeführt? Kleiner Hinweis, nach 300 Jahren. Was hat sie denn eingeführt? Nach 300 Jahren. Scheiße, das ist ja... vielleicht Boten oder sowas. Also vielleicht irgendwie so Botenläufer oder so ein Zeug. Keine Ahnung, weil sie irgendwie so den Hightech-Krieg umgehen wollen. Nee. Gute Idee. Das ist eigentlich... Ja, das gehört zur Grundversorgung. Wir haben Strümpfe eingeführt. Strümpfe. Von der süddeutschen.de. Schluss mit den Fußlappen. Nach 300 Jahren führt die russische Armee Strümpfe ein. Das Verteidigungsministerium hat den traditionellen Fußlappen abgeschafft und den Soldaten reguläre Socken verordnet. Zar Peter I. hatte die, Podryanki genannten Stoffstreifen Anfang des 18. Jahrhunderts eingeführt, weil sie im rauen Klima angeblich besser geeignet waren als Strümpfe. Irre, oder? Aber ich hätte drauf kommen können, denn ich habe es im Fernsehen gesehen. Ah, siehst du. Da hat irgendwie dann so ZDF oder ARD, die hatten dann im Moskau-Studio sich irgendwelche russischen Mitarbeiter gesucht und haben dann das vorgeführt, wie, was diese Lappen, diese Fußlappen, wie die funktionieren und sowas. Das habe ich gesehen. Dann dachte, verdammt, hätte ich nah dran. Ja, dann haben wir, das ist jetzt, würde ich jetzt nicht so vorlesen, eher der Info halber, dass es jetzt Ferngläser mit Gesichtserkennung gibt. Und außerdem Sniper-Rifles mit Aimbot. Also Aimbots kennst du ja vielleicht aus Counter-Strike oder so, dass die dann automatisch auf die Gegner zielen. Ach so. Da gibt's jetzt eine Sniper-Knarre, die das macht. Ja, aber was Schönes wieder. Antigua darf was. Was ist denn Antigua? Antigua ist ein Staat. Ach so, Entschuldigung. Wo ist denn der Staat? Wo liegt denn Ach, da? Scheiße, ne, das weiß ich nicht. Ach, das ist eine Insel, glaube ich. Ein Inselstaat. Was darf der denn? Der darf. Was darf er denn? Das hat mit den Amis was zu tun. Darf was? Die dürfen US-Copyright-Rechte verletzen. Hä? Und zwar in Höhe von 21 Millionen US-Dollar. Also pass auf. Ein Schiedsgericht der Welthandelsorganisation hat am gestrigen Freitag, na gut, die News ist jetzt schon ein bisschen älter, in Genf beschlossen, dass Antigua im Gegenwert von 21 Millionen US-Dollar Copyright verletzen darf. Dem Karibikstaat steht es mit dem Urteil frei, geschützte Filme, Musik und Software aus den Vereinigten Staaten kopieren und vertreiben zu dürfen. Der Streit zwischen karibischen Inseln und den USA über die Restriktionen beim milliardenschweren Geschäft mit Glücksspielen im Internet zieht sich bereits seit 4 Jahren hin. Er verschärfte sich im vergangenen Herbst, als US-Präsident George W. Bush den Unlawful Internet Gambling Enforcement Act unterzeichnete. Im Gesetz untersagt es Banken und Kreditunternehmen, Transaktionen zwischen US-Bürgern und Online-Casinos außerhalb der USA durchzuführen. Nicht verboten wird dagegen der Geldtransfer bei Pferdewetten übers Netz. Die WTO sieht das Gebaren der Vereinigten Staaten daher als nicht vertretbar mit den internationalen Regeln für den freien Handel an. Schön. Und das ist ja krass, dass dann die WTO auch mal was Gutes macht. Ja. Und die dürfen jetzt Copyright-Rechte verletzen. Also irgendwie war die Klage, die haben halt unverhältnismäßig hoch Geld gefordert dafür, weißt du, weil sie benachteiligt wurden und weil sie keine Chance sehen, das irgendwie jemals zu bekommen von den Staaten, war dann halt so quasi der Kompromiss, dass sie dann Copyright-Rechte verletzen dürfen. Ja. Und jetzt werden ja sämtliche Tauschbörsen werden ja dann dort stehen. Ja. Dann auch tatsächlich nicht mehr. Wahrscheinlich müssen wir dann noch über Quatsch reden. Müssen dann halt Blödsinn machen. Müssen wir noch Rotz machen. Think about the slaves long time ago. 10 million slaves across the ocean. They had the shackles on. 10 million slaves across the ocean. They had shackles on their legs. Don't know where they're going. Don't know where they'll be. 10 million slaves across the ocean. They had shackles on their leg. Food was bad, food was rancid, but they ate it in the standing by themselves. When the sun goes out, who'll be standing? Who'll be standing by themselves? Wind and fire across the ocean. Another madman done struck again. Wind and fire across the ocean. Another madman done struck again. Wind and fire across the ocean. Another madman done struck again. When the sun goes out, who'll be standing? Who'll be standing all alone? When the sun goes out, who'll be standing? Who'll be standing all alone? Okay, das nächste wäre, hast du vielleicht auch gehört, was ist denn mit dem Dschungelcamp? Ich hab dann quasi das Dschungelcamp geadelt, wie denn? Keiner, ach, das hat doch den Preis bekommen, ne, irgendwie, oder? Hat das nicht irgendwie... Ja, nominiert dann. Nominiert für was? Für einen Grimme-Preis. Für einen Grimme-Preis, das Dschungelcamp. Sind die geklappt, das Dschungelcamp. Das zeigt ja auch halt mal, wie die Stars wirklich sind, nicht? Das ist ja, stimmt, das ist ja auch rein menschlich. Da erfährt man ja auch so einiges. Das ist Unterhaltung auf hohem Niveau auch. Ne? Ganz hohem Niveau. Das wird bestimmt bald eingekauft von Öffentlich-Rechtlichen. Ja, stimmt, da kommt's auf ZDF. Das kennst du schon hier. Was hat denn da Iran gemacht? Achso, der hat eine Drohne abgeschossen. Ist es das? Nee. Nee. Nee. Noch mehr, was Neues? Gott, was hat denn abgeschossen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Die haben einen Affen ins All geschossen. Ach das, ja. Die haben den ja nur wahrscheinlich so leicht in Orbit, so dass halt als All zählt. Also haben wir da jetzt nicht stationär oder irgendwie was da und den länger dort gehalten. Der ist dann halt wieder runtergekommen und hat halt überlebt. So. Und wir vermuten, dass man dann mit der Technik halt interkontinental auf dem Sprengkopf transportieren könnte. Einen komischen, den es natürlich nicht gibt, aber ja. Und Ahmadinejad hat sich zitieren lassen in irgendeiner Zeitung da: Ich bin bereit, für den wissenschaftlichen Fortschritt des Landes sogar mein Leben zu opfern und der erste iranische Astronaut im All zu werden. Ja, sie wollen binnen 4 oder 5 Jahren mit einer bemannten Weltraummission anfangen. Iran? Ja, auf dem Spiegel. Ja, warum? Global Player, ne? Ganz vorne mit dabei. Atommacht. Ganz weit oben. Und Weltraumprogramm. Hier habe ich was Diskussionswürdiges. Mhm. Also ich lese jetzt mal einfach die Titelzeile vor, weil da können wir ein bisschen drüber reden vielleicht. Mhm. Samenspender darf nicht anonym bleiben. Also es gab ein Urteil, dass eine, ich glaube eine Frau war es, die von einem anonymen Samenspender stammt quasi. Mhm. Die wollte halt erfahren, wer ihr Vater ist. Und das Urteil war, dass sie das erfahren darf, obwohl der anonymisiert seine Samenspende abgegeben hat. Mhm. Und was wiegt denn dann mehr? Das Recht zu erfahren, wer der Vater ist oder dass ich da unterschrieben habe, anonym bleiben zu dürfen? Ich finde das eigentlich ein komisches Urteil. Hm. Ja, es geht ja darauf zurück, dass irgendwie in Deutschland es so ist, ich weiß nicht seit wann, aber es ist so, du hast Recht auf die Informationen deiner genetischen Abstammung. Hm. So, da weiß ich nicht so richtig, was die da meinen, ob das so abstammungsmäßig jetzt meinen oder ob die das meinen wegen Krankheiten. Dass du das Recht hast zu erfahren. Ach so, ob du Erbkrankheiten hast. Oder? Genau. Aber der Typ, der da hingeht, wenn er das dann halt, na, ist ja vertraglich dann geregelt, das würde ja damit verletzt. Weißt du, das war ja dann eher. Hm. Also es ist eine philosophische Frage, was dann schwerer wiegt. Aber dessen Recht wird doch damit verletzt dann wieder. Das stimmt. Na, wie findest du das? Findest du, dass das schwerer wiegt? Ich überlege gerade. Also im ersten Augenblick würde ich schon eher zu der Anonymität zustimmen des Spenders. Das sind krass zwei Rechte, die gegensätzlich sind, ne? Müsste dann ja in Zukunft dann so geregelt sein, dass man nicht mehr anonym zeigen kann. Ich finde das aber auch ein schwerwiegendes Recht, einfach anonym sein zu dürfen. Also ich muss auch das Recht haben, mich aus der Gesellschaft auszuklinken, beziehungsweise irgendwie einfach mein Ding zu machen. Stimmt. survive on the other side. And I can't wait to see what's left behind. I'm not awake yet. Das ist erstmal Schnitt, oder? Mit den Sachen. Ja. Da hätte ich vielleicht eine Idee. Wir könnten ja auch einfach das Netz anmachen. Und keine Ahnung, die ersten 5 Videos bei YouTube oder wir gehen auf zf.de und dann das erste, was wir sehen. Wir machen sozusagen so einen investigativen Journalismus. Investigativ. Okay, wo gucken wir denn da jetzt? Also ich würde ja bravo.de auf jeden Fall mal gucken. Was so die Jugend bewegt, ne? Immer doch. Müsst mal gucken, was da so alles noch so ist. Na, auf bravo.de, da haben wir hier einen Ex-Bachelor und so. Was ist denn ein Ex-Bachelor? Na, der Bachelor. Das ist doch wahrscheinlich die nächste Show, die für den Grimme-Preis nominiert wird. Also sind so Casting-Scheiße oder was? Mhm. Oh Gott. Wo sich Weiber quasi im Schlamm drum prügeln, ist nicht von einem Typ wahrgenommen zu werden und eine Rose zu bekommen. Das klingt aber interessant. Die nächste Runde. Ja, also das mit dem Schlamm stimmt nicht, aber ach so. Das sind halt irgendwelche Schicksen, die dann ein romantisches Abendessen und klingt so ja vollkommen uninteressant. Ja, natürlich. Das ist ja wie Herzblatt, nur ohne Rudi Carrell. Nur für Dumme. Herzblatt ohne Rudi Carrell, das geht doch gar nicht. Das ist der Erfolg vorprogrammiert, ne? Ja, das haben wir auf Frau. Was haben wir hier noch? Hier, Kondom trotz Pille. Was? Fragezeichen. Oh, das muss man lesen. Was haben wir denn da? Johannes 15. Meine Freundin nimmt regelmäßig die Pille. Jetzt hat mir meine Freundin erzählt, dass der Junge kein Kondom zu benutzen braucht, wenn das Mädchen mit der Pille verhütet. Stimmt das? Nee. Oder ist es besser, wenn wir uns doppelt schützen? Lieber Johannes, die Pille ist ein sicherer Schutz vor der ungewollten Schwangerschaft, wenn das Mädchen sie richtig einnimmt. Doch das Kondom kann mehr. Es schützt zusätzlich vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Außerdem ist es deine einzige Möglichkeit als Junge, für einen sicheren Schutz zu sorgen. Das ist aber auch nuschelig geschrieben. Denn es könnte ja passieren, dass du deine Freundin, mal eine Pille vergisst. Gott, ich bin ja aber auch wieder Wortgalant. Bist du ja wieder. Naja, da weiß ich. Ob das Bild echt ist? Ob das wirklich die beiden sind? Nee. Ob die wirklich. Nee. Ich hab doch da mit so einer Redaktion mal zu tun gehabt und die machen da direkt Castings. Du warst mal in der Redaktion? Was ja, denn? Das Mikro noch nicht umgefallen. Ich war mal bei der Bravo Screen Fun. Du Teufel. Naja, das Potz Blitz. Die samenumwobene, riesige. Die samenumwobene? Ja, Spielezeitschrift von der Bravo. Und da musste man immer einfach schreiben. Du kannst dann dort das und das machen und du kannst dann dort, ja egal, anderes Thema. Auf jeden Fall weiß ich, dass die da Fotos einkaufen von Fotoagenturen und da ist also nichts echt hier, hat nichts irgendwie mit denen zu tun. Ich dachte, du meinst, die Presse lügt uns an? Na, so direkt ja nicht. Sie schmückt aus, sie flunkert, sie lügt uns an. Aber sie verarscht uns. Aber sie schreibt nie die Wahrheit. Frage des Tages. Schmerzen vom großen Penis. Ich habe seit 2 Monaten einen Freund, er ist 16 Jahre alt. Wir möchten bald unser erstes Mal erleben. Da wir schon einige Male Petting hatten, weiß ich, dass sein Penis sehr lang und dick ist. Darum habe ich Angst, dass er entweder nicht vollständig in mir einfügen kann oder dass ich Schmerzen haben werde. Könnte das passieren? Das ist ja hier voll pornös. Also ich würde einfach nur sagen, Mädel macht es locker. Und ja, keine Ahnung, nee, aber große Penisse sind ein ernstes Thema. Natürlich. Da sollen wir ja nicht drüber schmunzeln. Damit haben wir ja alle zu kämpfen. Ja, das ist, da macht sich die Frauenwelt gar nicht genug Gedanken drüber. Nee. Denen geht es ja immer nur um die Technik. Ja. Und dieser Leidensdruck wird ja oft auch vergessen, ne? Den man da hat. Findet mich da diskriminiert. Findet da mal eine passende Hose. Ja, genau. Einen passenden Überzug. Das ist. Ja. Bravo.de ist, da kann man mal hingucken. Bravo rockt. Ja, hältst du noch was? Oh, ich hab jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Also, hab nicht weiter. Ach, du willst dich jetzt hier an den Videos. Nö. Ich hab jetzt nur mal schnell geguckt, so, was da so alles ja. Vor sich hin. Ja. Und so, weißt du? Und wo? Mir fällt gerade überhaupt nicht ein, was ich da. Hier? Gibt's was, die Google oder News was? Oder sowas? Hat Google eine News-Seite? Ja, da wegen, tatsächlich, haben sie. Und wo? Da oben. Bei Maps? Nee, weiter. Bei Play? Nee. Bei YouTube? Nee. Ach, hier, News. Bei News. Ach, unter News ist ja einfach gemacht. Das ist ja. Ach, die Schawan, richtig. Die ist zurückgetreten. Ich find's echt? Ja schade. Es ist doch zurückgetreten. Ja. Ich hätte Hochachtung gehabt, wenn sie wirklich bis zuletzt einfach durchzieht das und sagt. Cool. Ihr kriegt mich hier nicht weg. Ja, ich krall mich hier fest auf meinem Posten. Schafft er nicht. Aber jetzt tritt sie doch zurück, das ist schwach. Nee, ja. Das finde ich schwach. Ich finde es auch so rein, ja, man kann es halt nicht mehr jetzt so schön kommentieren, weil ich fand es gut, dass wir eine Bildungsministerin ohne Hochschulabschluss hatten. Weil das ist der erste Schritt zum Arbeiter- und Bauernstaat. Jawohl! Was? Pferdefleisch in Tiefkühlgerichten. Hat der französische Lebensmittelkonzern Findus eine Klage gegen Unbekannt wegen Betrugs angekündigt. Ach, die haben in Fertiggerichten haben die Pferdefleisch. Das ist ja Hammer. Montag erscheint der Chef, bla bla. Soylent Green ist Pferdefleisch. Was? Die Kunst, gute Sexszenen zu schreiben. Die heutige ist aber sexualisiert, oder? Mann, oh Mann. Dabei machen wir das nicht, sondern die Medien machen das ja. Ja, das Internet. Dieses verdammte Internet. Wählen sie auch nicht aus oder so. Nee. Das wird sich nicht durchsetzen, das Internet. Ich denke, das ist eine Modeerscheinung. Ja. Digitales Vergessen. Wie sicher ist unser Kulturerbe? Oh, das ist interessant. Meinst du, mal draufklicken? Ja. Was haben wir denn hier? Weil die CDs verrotten doch und alles, was in der Cloud ist, ist weg, wenn der Strom ausfällt. Was ist das? Das ist eine Sendung. Vergessen. Sicher ist unser Kulturerbe. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Aber der Sprecher ist schon ganz schön Hass. Das hat schon fast hier Guido Knopf-Format. Da hat er viel getan. Für uns alle. Der hat er? Hat uns ja beschenkt mit unvergleichlichen Dokumentationen. Hitler und unvergessen Hitlers Helfer. Hitlers Helfer. Hitlers Frauen. Hitlers Männer. Hitlers Hund. Hitlers Nachtisch. Aber wir sollten aufhören, so auf Hitler zu sagen, sonst kriegt man hier noch das falsche Publikum. Ja, das wirst du auch rausschneiden dann tatsächlich. Oh. können ja auch noch jetzt mal die Zuschauerfragen machen. Ja, gerne. Da haben wir der Herr K. Wenzmann. Wozu gibt's bei Star Trek eigentlich Transporterräume? Warum nicht? Die könntest du doch von überall nach überall hin beamen. Ach so, stimmt. Oder ist das historisch? Ist das so gewachsen? War das bei Enterprise, dieser mit dem Archer und so, war das auch? Die hat noch keinen Beam. Die hatten gar keinen. Oder? Ich dachte nicht, dass die beamen. Ich dachte, die ersten waren die... wirklich die erste Enterprise. Der Kirk. Kirk. Ja, bleibt die Frage, ne? Warum dann? Ja, wozu braucht man, um sich zu treffen, oder was? Wir ja, wahrscheinlich. Los. Ja. Okay, dann Beverly Hills will wissen, wie nennst du denn jetzt eigentlich deine Tochter? Jacqueline Chantal wird meine Tochter heißen. Schön. Wir haben uns für Doppelnamen entschieden, einfach weil wir anders sein wollen als die anderen. Jacqueline Chantal, also Jacqueline. T-S-C-H, nehme ich an. Ja. Jacqueline. Ja, Jacqueline. Chantal, auch T-S-C-H. Ja. Finde ich gut. Ja, und Flachleder 69 will wissen, wie nennt man den Leberwursttag der Woche? Den Mettwoch. Sag ich mal Tschüss an alle. Muss ja auch dann langsam mal. Du musst langsam los, ne? Ja, ich seh's gerade. Hab ja auch keine Zeit. Wir sind ja auch spät dran. Wir müssen den ganzen Käse mal ein bisschen schneller von der Kurbel leiern. Wir wollen ja nicht, dass die Jacqueline, wie war's? Jacqueline Chantal. Ja, ja, Chantal. Dass du die nicht noch verpasst. Die Jackie, die Kleine. Nee, nee, du musst ja auch langsam mal, ne? Mhm. Ja, genau, dann sagen wir halt mal Tschüss. Tschüss. An alle, die da draußen, an alle hier drin. Da draußen, da drin. Reingehauen. Tschüss. Baba.